D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Seit die sogenannten Guardians of Peace vor 2 Wochen Sony Entertainment gehackt haben, reißen die Hiobsbotschaften für den Konzern Sony nicht ab. Aus dem Sony-Leak dringen munter weitere Filmskripte, vertrauliche Mails von Filmbossen, Regisseuren, Gehaltsabrechnungen und das alles in die Öffentlichkeit. Das Skript für den nächsten James-Bond-Film zum Beispiel. Und jetzt will Sony Entertainment die Medien verklagen, die diese Interna weiterverbreiten. Die Studioanwälte schickten entsprechende unfreundliche Briefe an Bloomberg zum Beispiel, an die New York Times. Martina Schulte aus der D-Radio Wissen Netzredaktion sagt, das ist ein ziemlich verzweifelter Move. Ja, und ein sinnloser auch dazu, denn wenn Bloomberg oder die New York Times oder andere Medien, die diesen Brief von Sony bekommen haben, wenn die das Material nicht weiterverbreiten, ist das Leak ja nicht zu stopfen. Da draußen sind ja unzählige Blogs und Reddit und 4chan und Pastebin, und dazu ist dieses Material einfach auch viel zu interessant und viel zu spannend. Genau, und wir Boulevard-Junkies stürzen uns ja alle darauf, denn wann erfährt man schon mal vorab, was im neuen Bond-Film passiert oder was die Studiobosse von Präsident Obamas Filmgeschmack halten. Von dem halten sie nicht besonders viel, habe ich gelesen. Habe ich auch gelesen. Oder hier, dass Angelina Jolie von einem Top-Hollywood-Regisseur als minimally talented spoiled brat gedisst wird. Liest man ja schon irgendwie gerne. Oder was ich wirklich interessant fand, also dass die großen Hollywood-Studios gerade hinter den Kulissen so eine groß angelegte Offensive gegen Google vorbereiten. All das erfahren wir natürlich gerne, und Sony hofft natürlich jetzt, dieses Leak zu stopfen, indem sie halt den Medien mit Klagen drohen. In diesem Anwaltsschreiben steht, die Medien sollen keine weiteren Berichte zu dem Leak veröffentlichen, sollen Kopien des Materials in ihrem Besitz löschen. Diese Briefe hat das Technologieblog Recode online gestellt, und bei weiteren Berichten würde halt eben Sony Pictures die Medien für eventuelle Verluste oder Schäden durch diese Veröffentlichung haftbar machen. Kann man versuchen. Weitaus wirkungsvoller ist aber wahrscheinlich das Angebot der Hacker an einzelne Sony-Angestellte, ihre geheimen Mails gegen die Zahlung einer kleinen Schutzgebühr nicht zu veröffentlichen. Sind das die echten Hacker, die diesen Vorschlag gemacht haben, oder sind das irgendwelche Trittbrettfahrer, die lustig sein wollen oder vielleicht so einen kleinen Groschen nebenher verdienen wollen? Die noch Geld für Weihnachtsgeschenke brauchen wahrscheinlich. Beispiel. Genau. Ja, man weiß es nicht. Man weiß ja auch sowieso noch gar nicht, wer die Guardians of Peace sind. Experten vermuten ja, dass diese ganze Sache mit dem Sony-Film The Interview zusammenhängt. In diesem Film geht es ja um dieses fiktive CIA-Attentat auf Kim Jong-un, also den koreanischen Staatschef. Und deswegen vermuten ja viele, dass die koreanischen Hacker dahinter stecken. Nordkorea hat das zwar bestritten. Naja, und jedenfalls dieses Angebot an die Sony-Angestellten, das ist dass sie halt zahlen sollen. Das ist halt in so slightly broken English veröffentlicht. Und außerdem gibt es halt noch koreanische Zeichenketten in irgendeiner Schadsoftware. Und deswegen vermuten halt Experten, dass Korea dahinter steckt. Aber es ist halt eben kein Beweis. Vielleicht bringt uns das nächste Leak ja weiter, denn die Hacker haben bereits eine Weihnachtsüberraschung angekündigt. Und was soll uns in dieser kleinen Weihnachtsüberraschung erwarten? Das wissen wir leider nicht. Wir wissen nur, dass halt eben noch weitere Mails von Sony Pictures veröffentlicht worden werden sollen. Das Blog Recode berichtet, die Guardians of Peace hätten gesagt, dass es dann noch größere Datenmengen sein werden, und die sollen noch interessanter sein, und die sollen den Sony Pictures Konzern, so heißt es in der Ankündigung, in einen verheerenden Zustand bringen. Noch verheerender geht eigentlich fast nicht. Geht gerade eigentlich gar nicht mehr. Immer mehr Informationen aus dem Innenleben von Sony, aus dem Leben von Filmen, von E-Mails dringen an die Öffentlichkeit. Man weiß nicht so genau, woher das kommt. Sony reagiert etwas unsouverän, droht mit Klagen, vor allem auch gegen die Medien, die die ganzen Sachen weiterverbreiten. Dabei lässt sich das alles schön nachlesen in Blogs. Die Hintergrundinformationen zu diesem Sony-Leaks-Fall hat uns Martina Schulte erklärt. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?